Die Stadt ist dick in Schnee gehüllt, nur vereinzelt sind Automobile und Fuhrwerke unterwegs. Die tiefhängenden schiefergrauen Wolken lassen weitere Schneefälle erwarten. Vor dem Gerichtsgebäude in der Schmerlingstraße steht eine dichte Traube von Menschen, die darauf wartet, eingelassen zu werden. Den Eingang des Gerichtsgebäudes bewachen zwei Stadtpolizisten mit Pickelhaube und Säbel. Meine Herren, am schwersten belasten Philipp Halsmann seine eigenen Aussagen. Angesichts des zu erwartenden Ansturms hat sich das Gericht entschlossen, Einlasskarten auszugeben. Besucher von auswärts versuchen kurz vor Prozessbeginn noch Karten zu erwerben und bieten dafür hohe Summen. Bei der Schilderung des Unglücks hat er sich wiederholt in Widersprüche verwickelt. Heute, Donnerstag, den 13. Dezember 1928 um 8:30 Uhr morgens, beginnt im Schwurgericht Innsbruck der Prozess gegen Philipp Halsmann. Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann. Von Martin Pollack. Einmal sagt er aus, er sei hinter dem Vater gegangen. Hier werden wir später den Zeugen Karl Nettermann hören. Dann wieder, er sei vor ihm gegangen, gemäß der Aussage des Zeugen Max Schneider. Im Saal herrscht Halbdunkel. Der Angeklagte trägt einen dunklen Anzug, dazu eine schwarze Krawatte und am linken Arm einen Trauerflor. Auf jeden Fall hält er in eklatantem Widerspruch zur gesicherten Beweislage starrsinnig an der Unfallversion fest und behauptet, sein Vater sei herzkrank gewesen und möglicherweise infolge einer plötzlich auftretenden Herzschwäche abgestürzt. Die Geschworenen, durchwegs Männer, haben ihr Sonntagsgewand angelegt. Trachtenjanker, weiße Hemden, gebügelte, saubere Hosen, Krawatten. Drei Kaufleute, ein Bauer, ein Sägewerksbesitzer, ein Gutsbesitzer, ein Gastwirt, ein Fotograf, ein Malermeister, ein Hutmacher, ein Frechter und ein Bankbeamter. Alle Blutspuren. Oben am Weg, im Gras, auf den Büschen und Steinen, rühren von menschlichem Blut her. Am Richtertisch der Vorsitzende, Landesgerichtspräsident Anton Larcher. Ihm zur Seite zwei Oberlandesgerichtsräte als Beisitzer. Die Anklagebehörde wird durch Staatsanwalt Siegfried Hohenleitner vertreten, einen schlanken, tiefgebräunten Mann mit Schnurrbart. Ein begeisterter Bergsteiger. Das schief aufgesetzte Barett verleiht ihm ein soldatisches Aussehen. Die Haare, die auf dem gefundenen Stein klebten, stammen nach Untersuchung von Experten vom Toten. Der Wiener Anwalt Richard Pressburger, dem ein hervorragender Ruf als Strafverteidiger vorauseilt, hat die Verteidigung übernommen. Für eine Herzkrankheit haben die Gerichtsärzte keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Im Publikum sind auffallend viele gut gekleidete Herren zu sehen. Angehörige der Innsbrucker Intelligenz, Universitätsprofessoren und Juristen, die aus beruflichem Interesse gekommen sind, handelt es sich doch um einen Indizienprozess, bei dem es um Mord geht. Dem Gutachten zufolge sei im Übrigen auszuschließen, dass die außergewöhnlich schweren Verletzungen am Schädel durch einen Absturz verursacht wurden. Ich zitiere: Die Verletzungen in der rechten Hinterhauptgegend und die Gruppe von Wunden im Bereich des linken Ohres und hinter demselben rührten zweifellos von wuchtigen Schlägen mit einem harten, stumpfen Gegenstand. Alle konzentrieren sich auf den Angeklagten, mustern ihn neugierig. So also schaut ein Vatermörder aus. Lückenlos schließt sich demnach der Beweis für die Schuld des Sohnes. Seine Behauptung, der Vater sei an der von ihm gezeigten Wegstelle ohne sichtbare Ursache abgestürzt und bis zum Bach hinuntergefallen, erweist sich nach dem Ergebnis der genauest durchgeführten Untersuchung als haltlos. Staatsanwalt Hohenleitner hat alles an Indizien zusammengetragen, was auch nur den geringsten Schatten auf den Beschuldigten werfen könnte. Bekennen Sie sich schuldig? Ein mögliches Motiv für den Mord an dem Vater hat er jedoch nicht gefunden. Ich glaube, ich brauche auf diese Frage gar nicht zu antworten. Es scheint auch wirklich kein Motiv zu geben. Das allein macht den Fall zur Sensation. Ich bin selbstverständlich vollkommen unschuldig. Philipp Halsmann verantwortet sich ruhig. In klaren Sätzen erzählt er von seiner Kindheit in Riga, von einer glücklichen Jugend, vom harmonischen Familienleben, von viel Liebe und Verständnis, von einer von Lesen und Lernen erfüllten Schulzeit, von gemeinsamen Theaterbesuchen und Wanderungen. Unter seinen Klassenkameraden war er beliebt, obwohl er fast immer der Primus war, was seine Eltern mit Stolz erfüllte. Vor allem der Vater versäumte keine Gelegenheit, vor Freunden und Bekannten mit dem Fortkommen des Sohnes zu prahlen, auch als Philipp längst in Deutschland studierte. Der Sohn, technisch begabt, ein Bastler. Mit 15 entdeckte er auf dem elterlichen Dachboden eine alte Sucherkamera, besorgte sich mit seinem Taschengeld ein Buch über Fotografie und ein Dutzend Glasplatten und begann zu fotografieren. Im Badezimmer der elterlichen Wohnung entwickelte er die ersten Bilder. Es sei einer der fantastischsten Augenblicke seines Lebens gewesen. Die Eltern waren Ende Juni von Riga aufgebrochen. Der Staatsanwalt skizziert den Verlauf der Reise gemäß den Aussagen, die Philipp Halsmann während der Untersuchungshaft zu Protokoll gab. Zu diesem Zeitpunkt ist Philipp Halsmann noch in Dresden gewesen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich nach Semesterschluss reiste nach Interlaken. Nach Semesterschluss reiste ich nach Interlaken. Habe ich dann meine Eltern und meine Schwester Ljuba getroffen. Da uns Interlaken zu teuer war, quartierten wir uns im Dorf namens Böningen ein. Dort trennte ich mich von meinen Eltern. Philipp Halsmann fuhr nach Geienhofen am Bodensee, um ein Mädchen, Ruth Römer, zu besuchen, das er in Dresden kennengelernt hatte. Sonderausgabe, Extrablatt. Eine Liebesangelegenheit für Paula Halsmann. Extrablatt, Extrablatt. Es war eine Freundschaft. Nicht viel mehr als eine Bekanntschaft. Ach, weit entfernt von einem Liebesverhältnis. Aus den dürren Fakten, die durch den Untersuchungsrichter an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, konstruiert die Presse eine blutige Tragödie. Philipp habe mit dem jungen Mädchen ein Verhältnis gehabt, das er auf Verlangen des Vaters beenden musste, weshalb er auf der weiteren Reise äußerst niedergeschlagen und reizbar gewesen sei. Mein Vater hat die Freundschaft zu Ruth nie hintertrieben. Warum auch? Weil die Familie Römer nicht jüdisch war? Das spielte in unserer Familie keine Rolle. Dazu seien die anstrengenden Touren gekommen, zu denen der Vater ihn gezwungen hätte. Sein Vater hätte sich über seinen schwächlichen Sohn lustig gemacht. Das hätte den jungen Halsmann derart in Raserei gebracht, dass er einen Stein ergriffen und auf seinen Vater losgeschlagen hätte. Mein Vater hat mir damals sogar noch extra Geld gegeben, damit ich für Ruth ein Geschenk kaufen konnte. Nachdem er in Geienhofen war, fuhr Philipp Halsmann an den Vierwaldstätter See, wohin inzwischen seine Eltern gereist waren. Wir lernten den Wiener Schriftsteller Ferdinand Meyer-Eschenbacher kennen, der sich mit meinem Vater über Touren unterhielt und ihm den Rat gab, in die Dolomiten oder ins Zillertal zu fahren. Mein Vater war sofort Feuer und Flamme. Philipp ist immer ein liebevoller, guter Sohn gewesen. Die Verteidigung hat zahlreiche Zeugen aufgeboten, die über den Toten und den Charakter des Beschuldigten Auskunft geben sollen. Die Richter aber lassen nur ein paar von ihnen zu. Er hat den Vater verehrt. Ita Halsmann, die Mutter Philipp Halsmanns. Der Vater war lebhaft und lustig. Ljuba, die Schwester Philipp Halsmanns. Er hat mich und meinen Bruder oft mit den Worten vorgestellt: Das sind meine Kinder, aber ich bin jünger als sie. Philipp ist stets ein aufmerksamer älterer Bruder gewesen, der mit dem Vater im besten Einvernehmen lebte. Das Verhältnis von Vater und Sohn war nicht übertrieben herzlich, aber sehr freundschaftlich. Maurice Wolf, ein Studienkollege von Philipp Halsmann. Mit nicht übertrieben herzlich will ich sagen, dass kein Gefühlsüberschwang herrschte, aber sie achteten und schätzten sich gegenseitig. Murdoch Halsmann hat für sich und seinen Begleiter, den er als seinen Sohn vorstellte, bei mir im Gasthof zur Alpenrose zwei Einzelzimmer verlangt. Als ich ihm erklärte, dass alle Einzelzimmer belegt seien und es nur noch Doppelzimmer gebe, beharrte er auf seinem Wunsch nach getrennten Zimmern und nahm, ungeachtet der Kosten, zwei Doppelzimmer. Was den Wirt der Alpenrose Josef Geißler stutzig machte, weil Bergsteiger für gewöhnlich sparsame Gäste seien und jeden Groschen zweimal umdrehten. Ich erinnere mich an einen älteren Herrn mit rundlichem Gesicht, Beginn der Glatze und dünner Goldbrille, hinter der lustige Augen blitzten. Er redete viel und laut, mit deutlichem Akzent, der den Ausländer verriet. Josephine G. Wolf, am 28. September 1928 Gast in der Alpenrose. Der Sohn war im Gegensatz zum Vater auffallend einsilbig. Er wirkte durch sein Äußeres noch fremder. Ein Reporter des christlichen Tiroler Anzeiger glaubt, in dem Gesicht des 22-jährigen Studenten einen Zug zu entdecken, der etwas beinahe Tierisches an sich trägt, der ihn, wie er selbst ahnt, roh erscheinen lässt. Aufgeworfene Lippen, auf denen sich ein kärgliches schwarzes Bärtchen um das Dasein streitet, lassen ihn jedenfalls nicht hübsch erscheinen, wenn ihn auch seine Statur und sein schwarzes Haar der Sympathie näher zu bringen versuchen. Die beiden erklärten, sie wollten am nächsten Tag den Schwarzenstein machen. Ohne Führer, weil die Tour in ihrem Buch als einfach und völlig gefahrlos beschrieben wäre. Ich gab zu bedenken, dass viele Gletscher um diese Jahreszeit tückische Spalten und Schründe aufwiesen. Die Halsmanns hatten selbst gesagt, dass sie kaum Bergerfahrung und auch nur eine dürftige alpine Ausrüstung besaßen. Der ältere Halsmann gab mir recht und fügte hinzu, sein Sohn würde es vielleicht gar nicht so ungern sehen, wenn er, der Vater, abstürze, denn er warte ja nur darauf, ihn zu beerben. Er lachte, doch diesen Gefallen wolle er ihm nicht tun. Wir hielten es für einen Scherz. Vom Anfang der Tour ist nur so viel bekannt, dass Murdoch Halsmann und sein Sohn Philipp am 8. September 1928 in Jenbach in den ersten Zug der Zillertalbahn steigen. In Meierhofen, der Endstation, schlagen die Halsmanns den Weg nach Ginzling ein, der in ihrem Reiseführer verzeichnet ist. Gegen 6 Uhr abends erreichen sie dann das Gasthaus zur Alpenrose. Weil die Dunkelheit hereinbricht und sie schon seit dem Morgen unterwegs sind, beschließen sie, in der Alpenrose zu übernachten. Ich lernte die Halsmanns am gleichen Abend kennen. Am Samstag, den 8. September 1928. An diesem Wochenende, als die Halsmanns dem Münchner Touristen Josef Weil begegnen, herrscht reger Betrieb in der Alpenrose. Es wird Karten gespielt, getrunken und gelacht. Ich erklärte mich bereit, am nächsten Tag mit ihnen den 3.369 Meter hohen Schwarzenstein zu besteigen. Auf diese Weise könnten sie die Kosten für den Bergführer teilen und kämen billiger davon. Der Bergführer Max Pfister bescheinigt Vater und Sohn sicheres und schwindelfreies Gehen. Von Unstimmigkeiten zwischen den beiden habe er nichts bemerkt. Lediglich ihre neuen Bergschuhe seien fürs Eis untauglich gewesen. Der Vater zeigte großes Interesse an meiner alpinen Ausrüstung. Besonders die Schneebrillen hatten es ihm angetan. Auf dem Gipfel begegnen die Halsmanns dem Tiroler Johann Bauer, Buchhalter in einem Sägewerk in Meierhofen. Ich sagte ihnen, dass Steigeisen für solche Höhen unbedingt anzuraten seien. Die Berge verzeihen keine Fehler. Da sagte der Vater, dass sein Sohn doch nur darauf warte, dass er abstürze, dann könne er ihn beerben, aber den Gefallen wolle er nicht tun. Sein Sohn antwortete, sehen Sie, wie schlecht mein Vater von mir denkt. Hier weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass es sich bei der Bemerkung des Vaters doch schon um eine Vorahnung gehandelt haben könnte. Einspruch! Es handelt sich hierbei um eine in ostjüdischen Kreisen durchaus übliche Redewendung. Der Bruder Murdoch Halsmanns, der 57-jährige Kaufmann Moritz Halsmann aus Riga, sagt aus, sein Bruder habe Philipp gern scherzhaft Nasljetnik, russisch für Erbe, genannt. Das sei seine Angewohnheit gewesen. Sogar seinen Hund habe er manchmal in Gesellschaft Nasljetnik gerufen. Am Abend des 9. September 1928 kehrten der Vater und der Sohn wieder bei mir im Gasthof zur Alpenrose ein und übernachteten in denselben Zimmern wie am Tag zuvor. Am nächsten Morgen brachen wir wieder gemeinsam zum Schönbichler Horn auf. Der Vater klagte, er wisse nicht, was mit ihm los sei. Das Steigen falle ihm viel schwerer als gestern. Ich wunderte mich über die mangelhafte Ausrüstung meiner Begleiter. Sie zitterten vor Kälte. Murdoch Halsmann trug zwar einen Pullover, aber keine Windjacke, während Philipp nur ein Hemd anhatte und über diesem einen dünnen Gummimantel. Nicht einmal Proviant führten sie mit. Sie blieben daher nur ganz kurz auf dem Gipfel. Ich blieb länger, wegen der Aussicht. 1,5 Stunden nach Verlassen des Gipfels treffen die Halsmanns im Furtschagelhaus ein, was die Kellnerin Anna Gruber bestätigt. Die sind bei uns im Furtschagelhaus gewesen, haben wenig miteinander gesprochen. Der Jüngere war gerade rührend um das Wohlergehen des Älteren besorgt. Sie haben hastig gegessen, weil sie es eilig hatten, weiterzukommen. Und bezahlt haben sie mit österreichischem Geld. Also, Fremde Valuta habe ich keine gesehen. Unterwegs prüfte mein Vater seine Barschaft. Er hatte 50 Schilling. Ja, zwei 20-Schilling-Noten und eine 10-Schilling-Note. Er meinte, das reiche für uns beide. Er wollte nämlich noch am selben Tag bis Meierhofen marschieren, um den Zug nach Jenbach zu erreichen, wo er von der Mutter im Gasthof Goldener Stern erwartet wurde. Ich war viel zu müde, um am selben Tag bis Meierhofen zu gehen. Ich wollte irgendwo übernachten und am nächsten Tag nachkommen. Und Vater erklärte sich damit einverstanden. Kurz nach 2 kommen sie zur Dominikushütte. Von hier aus sind es noch 1,5 Stunden bis zum Gasthof Breitlanen. Der junge Mann stürmte auf mich zu und stammelte etwas in einer fremden Sprache. Er packte mich heftig am Arm. Ich verstand nicht gleich. Die Sennerin Marianne Hofer ist zu der Zeit in der Nähe der Wesentle-Alpe beim Bärenklauben. Aber dann begriff ich, sein Vater sei abgestürzt. Er brauchte Hilfe, einen Arzt, ob denn hier kein Mann sei. Anscheinend traute er mir nicht zu, dass ich helfen könne. Ich fragte den jungen Mann, ob der Abgestürzte noch lebe. Das konnte er nicht mit Sicherheit sagen, aber er meinte, es sei wohl noch Leben in ihm gewesen, als er ihn verließ, um Hilfe zu holen. Ich verständigte zuerst meinen Bruder, Alois. Alois Riederer. Also der Herr Halsmann, nicht, drängte meine Schwester zum Breitlaner zu laufen und einen Arzt zu rufen. Dann machten wir uns auf den Weg zur Unfallstelle. Der Körper lag parallel zum Ufer, auf dem Bauch. Der Kopf war zur Hälfte unter Wasser. Ich dachte mir, wenn der Mann nicht schon durch den Absturz den Tod gefunden hat, dann muss er ertrunken sein. Ja, der Hinterkopf wies schreckliche Wunden auf. Das Gesicht war ganz blutverschmiert. Als ich wieder zum Weg hinaufstieg, trat ich an der Kante zur Böschung eine der Steinplatten heraus, die dort zu einer niedrigen Mauer so übereinander geschichtet waren, um den Weg vor dem Abrutschen zu bewahren. Nicht? Ich lief zur Dominikushütte, um Hilfe und eine Tragbare zu holen. Der Sohn blieb beim toten Vater zurück. Ja. Auf dem Weg traf ich Max Schneider und Karl Nettermann. Wir liefen zur Absturzstelle. Wir entdeckten Philipp Halsmann reglos neben dem Toten auf einem Stein sitzend. Der Sohn berichtete mir, er sei ein paar Meter vor seinem Vater gegangen, als er plötzlich einen leisen Schrei hörte, worauf er sich umdrehte und gerade noch sah, wie der Vater rücklings vom Weg stürzte. Ich ließ mir von Halsmann das Unglück schildern. Er sagte, er sei hinter dem Vater gegangen. Der Vater sei plötzlich mit einem leisen Aufschrei rücklings den zum Bach führenden steilen Hang hinuntergestürzt. Halsmann war sehr erregt. Als Nettermann ihn fragte, an welcher Stelle der Vater abgestürzt sei, schaute Halsmann sich suchend um, und als er den Stein entdeckte, den Riederer aus der Stützmauer getreten hatte, zeigte er auf die Stelle. Er flehte uns an, die Leiche des Vaters zu bergen. Ich stieg hinunter. Neben der Leiche fand ich eine Brieftasche und einige Papiere. Geld sah ich keines. Ich steckte die Papiere in die Brieftasche und die Brieftasche in den Rucksack. Der Rucksack war durchtränkt von Blut. Mir fiel ein, dass es vielleicht besser sei, die Leiche vor dem Eintreffen der Behörden nicht zu bewegen. Ich habe den Wirt der Dominikushütte, den Josef Eder, von dem Unglück in Kenntnis gesetzt, als ich ihn um eine Bahre fragte. Es gab dort aber keine. Als Riederer nach einer Tragbahre verlangte, fragte ich, wozu die gebraucht werde. Ich erklärte dem Eder, nicht? Ein Herr sei abgestürzt und müsse nun fortgetragen werden. Er sei nämlich schon tot. Ich rief, wie in Gottes Namen... Ja, ich konnte nur sagen, dass ich das nicht wisse und dass der Verunglückte den Kopf ganz zerschlagen habe. Ich ging dann zurück zur Unfallstelle. Halsmann sagte immer wieder, er müsse seine Mutter benachrichtigen. Also machte ich mich mit ihm nicht auf den Weg zu Breitlana, wo es das nächste Telefon gab. Obwohl sich der Hüttenwirt Eder bei einem Sturz ein Bein gebrochen hat und an zwei Stöcken geht, macht er sich sofort auf den Weg zur Unglücksstelle. Als Begleitung nimmt er seinen Hund mit, eine Schäferhündin namens Heidi. Als ich an die Unfallstelle kam, hatte ich sofort Zweifel an der Unfallversion. An dieser Stelle konnte man gar nicht abstürzen. Die Bedenken des Herrn Eder gründen wohl nicht zuletzt darin, dass er als Wirt der Dominikushütte für den Zustand des Saumweges verantwortlich ist. Und um den steht es nachweislich nicht zum Besten. In einer Lokalzeitung ist nur wenige Tage vor dem Unglück vermerkt, dass sich der Weg in einem jeder Beschreibung hohnsprechenden Zustand befände. Der Weg bilde geradezu eine Lebensgefahr für die Passanten. Ich ließ mir die angebliche Absturzstelle zeigen, konnte jedoch keine Abdrücke entdecken, wie sein stürzender Körper hinterlassen musste. Der nette Mann machte mich dann auf das seltsame Verhalten meines Hundes aufmerksam. Als der Eder den Hund wegzerrte und mit einem Stock im Gras stocherte, entdeckte er Blutspritzer. Dann kam immer mehr Blut zum Vorschein. Die Erde darüber war ganz vertreten, gerade so, als habe jemand versucht, die Blutlache zu verscharren. Wir entdeckten eine blutige Schleifspur im Gras, die von der vertretenen Stelle weg zum Rand der Böschung führte. Es hat ausgeschaut, als habe man ein abgestochenes Schwein drüber geschleift. Ich fand unter einem Grasbüschel einen handtellergroßen blutigen Stein, an dem etwas klebte. Wir hielten es für Haare. Die Verteidigung kritisiert, die Amateurdetektive hätten bei ihrem Herumstöbern möglicherweise wichtige Spuren übersehen oder gar zerstört. Außerdem gibt es einen Zeugen, Herr Vorsitzender, der Herrn Eder später in der Familie und vor Freunden hat sagen hören, nicht er habe den Stein entdeckt, sondern seine Hündin Heidi. Diese habe ihren Fund nach Hundeart nicht mehr herausrücken wollen, sondern vielmehr Herrn Eder beinahe gebissen, als dieser dem Hund den Stein gewaltsam entriss. Waren Herrn Eder womöglich Zweifel gekommen, ob man den Einsatz seiner Hündin gutheißen würde? Als ich mit Herrn Riederer auf dem Weg zum Breitlaner zum Telefon war, begegneten wir ein paar Männern mit einer Trage. Ich fragte, ob die Trage für meinen Vater bestimmt sei. Sie bejahten. Ich sagte ihnen, dass sie zu spät kämen. Ich schloss mich ihnen jedoch an und ging wieder zurück zur Unfallstelle. An der Unfallstelle hat Josef Eder inzwischen das Kommando übernommen. Ich gab Anweisung, die Leiche mit Zweigen und Fahnen zu bedecken und dem jungen Halsmann nichts von der Blutspur und dem Stein zu erzählen. Ich bestand darauf, die Leiche zum Weg hinaufzuschaffen. Doch dieser Eder lehnte das ab. Ich verbot das, ja. Es ist in Tirol Sitte, dass eine Leiche so lange liegen bleiben muss, bis eine Kommission eintrifft. Ich fragte ihn, wer er denn sei, dass er das verbieten könne. Er sei ein Geheimer. Ja, das sagt er. Wer er sei, würde ich noch bei Zeiten erfahren. Halsmann fragte mich, ob ich ihn etwa verdächtige, den Vater vom Weg gestoßen zu haben. Er könne doch nicht ewig hier bleiben. Er müsse seine Mutter verständigen. Ich drängte ihn, zum Breitlaner zu gehen. Das Telefon dort ist nur bis 6 Uhr in Betrieb. Zwei Männer wies sich an, dem angeblichen Sohn als Aufpasser zu folgen und ihn im Gasthof festzuhalten. Bis hierher haben sich nur Laien an der Unglücksstelle zu schaffen gemacht. Der Sohn des Toten, Philipp Halsmann, der Hirte Alois Riederer, die beiden Touristen Karl Nettermann, Lokomotivheizer, und Max Schneider, Buchhandlungsgehilfe aus Leipzig, der Wirt der Dominikushütte Josef Eder und nicht zuletzt seine Hündin Heidi. Gegen 17 Uhr trifft die Expedition wieder im Gasthof Breitland. Ich bin Kriminalkommissar in München. Ich war zufällig Urlaubsgast in Breitlaner. Ich ließ Herrn Halsmann seine Taschen leeren. Es fanden sich ein kleines Stück Seife, zwei graubraune Herrensocken, zwei Sockenhalter und ein Stück Schuhband. Zwei weiße Taschentücher, eins davon gebraucht. Ich untersuchte den Verdächtigen und seine Kleidung auch auf Blutspuren, fand jedoch keine. Der Gendarmerieposten in Meierhofen wurde von Herrn Eder, Wirt der Dominikushütte, um 17.30 Uhr telefonisch verständigt. Es hieß, ein Mann russischer Nationalität sei an einer sonst ungefährlichen Stelle tödlich abgestürzt. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um ein Verbrechen handle. Das Unglück sei vom Sohn des Toten gemeldet worden, der übrigens selber als Täter in Frage komme. Wir beauftragten Herrn Eder, dafür zu sorgen, dass die Leiche nicht von der Stelle bewegt werde und den verdächtigen Sohn bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Philipp Halsmann wird in die Gaststube geführt und aufgefordert, sich zu einer angeheiterten Gesellschaft zu setzen, die Anweisung erhält, ihn zu bewachen. Geschlagene 5 Stunden verbringt er in der verrauchten, lauten Stube, umringt von nach Tabak und Alkohol riechenden Menschen. Wir trafen gegen 23 Uhr im Breitlaner ein. Das heißt, Johann Weiler, Revierinspektor, August Feistmantel, Rayoninspektor und ich, Franz Eicher, Postenkommandant. Wir nahmen zunächst seine Personalien auf. Philipp Halsmann, gebürtig aus Riga, Lettland. Student an der mechanischen Abteilung der Technischen Hochschule in Dresden. Er legitimierte sich mit einem gültigen lettischen Reisepass. Wir nahmen ihm den Fotoapparat ab und durchsuchten ihn. Es fanden sich keine Blutspuren, weder am Körper noch an der Kleidung. Bis zur Dominikushütte ging ich hinter meinem Vater. Nachher vor ihm. Ungefähr eine Viertelstunde von der Dominikushütte auf dem Wege gegen Breitlaner geschah um circa 2:30 das Unglück. Ich war nur circa 5 bis 12 Meter voraus, als ich einen kurzen Aufschrei meines Vaters hörte. Als ich mich umsah, sah ich ihn gerade rücklings über den Weg fallen. Und schon lag er unten im Bachbett. Ich ging sofort zurück und stieg dann schräg zum Bach ab. Nach circa 2 bis 5 Minuten war ich da. Vater lag auf dem Bauch, dem Gesicht im Wasser. Sein Kopf war voller Löcher, aus denen Blut rann. Als ich den Kopf aufhob und etwas zur Seite drehte, bemerkte ich, dass der Vater noch atmete. Den Kopf konnte ich etwas auf die Seite aus dem Wasser drehen. Ganz aus dem Wasser brachte ich den Körper nicht, weil er mir einfach zu schwer war. Als ich ihn fragte, ob der Vater einen größeren Geldbetrag mitgeführt habe, antwortete er, in einer Geheimtasche in der Hose habe er etwa 1000 Reichsmark gehabt. Außerdem eine Geldbörse mit 50 Schilling. Die Geldbörse war allerdings leer. Dass die Geldbörse leer ist, ist unangenehm, weil man befürchten muss, einer der einheimischen Helfer oder gar ein Beamter könnte in den Verdacht geraten, das Geld entwendet zu haben. Ob Vater versichert ist? Das weiß ich nicht. Insgesamt sind Philipp Halsmanns Aussagen sehr belastend für ihn, da er in Unkenntnis der Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten, hartnäckig an der Unfallversion festhält. Nach der Vernehmung habe ich Philipp Halsmann wegen des dringenden Verdachtes des Mordes an seinem Vater namens Murdoch Halsmann, Zahnarzt in Riga, verhaftet. Ich kommandierte Inspektor Weiler ab, zur Bewachung die Nacht im selben Zimmer mit dem Verdächtigen zu verbringen. Halsmann ist verhältnismäßig gefasst gewesen. Er hat immer nur geklagt, wie schrecklich das Unglück ist. Auch hat er gesagt, dass kein Dritter dabei gewesen ist. Für meine Meinung über den Fall hat er sich nicht interessiert. Dafür aber für meine Ausrüstung, die Schließketten. Er hat den Inhalt meiner Patrouillentaschen sehen wollen. Am nächsten Morgen, am 11. September, ging ich mit Inspektor Feistmantel vom Breitlaner zum Tatort. Schon zu diesem Zeitpunkt spricht keiner mehr von einer Unfallstelle. In dem Bericht des Gendarmeriepostenkommandos Meierhofen an das Landesgericht in Innsbruck vom 13. September 1928, verlesen von Staatsanwalt Hohenleitner, heißt es: In einem in der Hose eingenähten Leinensäckchen fanden wir einen Geldbetrag von 1060 Reichsmark und einen Reisepass. Die Leiche weist am rechten Hinterhaupt ein hühnereigroßes tiefes Loch und auf der Stirn 2 Zentimeter über der Nasenwurzel eine 7 Zentimeter lange und 2 Zentimeter breite klaffende Wunde auf. Bei beiden Wunden ist der Knochen durchgeschlagen. Auf dem Wege, 7 Meter von der angeblichen Absturzstelle entfernt, wurden Blutspuren. Und neben dem Wege im Grase ein mehr als faustgroßer blutiger Stein gefunden. Gleichzeitig wurde von dieser Stelle 4 Meter längs des Weges gegen die Absturzstelle zu einer Art Schleifspur festgestellt. Am Ende der Schleifspur fällt das Terrain ziemlich steil ab und dort wurden am Abhang größere Blutspuren festgestellt. Von dieser und der vom Verdächtigen bezeichneten Absturzstelle besteht ein Zwischenraum von 3 Metern. Siehe Skizze. Vom Ausgangspunkt der gefundenen Blutspuren auf dem Wege, wo vermutlich Halsmann seinen Vater erschlagen hatte, erscheint es unmöglich, dass Vater Halsmann alleine hätte hinunterfallen können. Die vom Verdächtigen angegebene Absturzstelle ist an und für sich ein ganz ungefährliches Terrain. Dass die Beamten schon in diesem ersten Bericht den Sohn als vermutlichen Täter bezeichnen, soll nicht ohne Auswirkungen auf die Erhebungen des Untersuchungsrichters Dr. Wilhelm Kasperer bleiben, der einen anderen Verlauf gar nicht erst in Betracht zieht. Beim Lokalaugenschein sagte der Angeklagte aus, er sei die meiste Zeit hinter dem Vater gegangen. Eine kurze Strecke vor der Unfallstelle sei der Vater stehen geblieben, um sein Wasser abzuschlagen und habe ihn aufgefordert, vorauszugehen. Er werde ihn schon einholen. Wenig später habe er einen kurzen, leisen Wehruf vernommen, worauf er sich unwillkürlich umdrehte und zurückblickte. Halsmann habe den Vater in einiger Entfernung hinter sich in rechts seitlich nach rückwärts geneigter Stellung gesehen, den zum Bach führenden Abhang habe er jedoch nicht einsehen können. Er sei unverzüglich zur Absturzstelle gelaufen, von wo er seinen Vater schon im Bach liegen gesehen habe. Ich ersuchte Halsmann, seinen genauen Standort anzugeben, von dem aus er seinen Vater hatte abstürzen sehen. Der Befragte war zunächst unschlüssig. Als ich ihn darauf hinwies, dass es auf dem Weg nur einen Punkt gab, von dem man die Absturzstelle, nicht aber den darunterliegenden Abhang einsehen konnte, ging Halsmann schrittweise den Weg zurück. Und als er an die Stelle kam, wo man das verscharrte Blut gefunden hatte, blieb er stehen. An dieser Stelle steht die Tragbahre. Keiner sagt Philipp Halsmann etwas von den Blutspuren, die von der Tragbahre verdeckt werden. Er sagte, hier muss es gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt beantragt die Verteidigung einen Lokalaugenschein. Herr Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft hat keine Einwände. Weist jedoch darauf hin, dass der Weg von der Dominikushütte nach Breitlana unter einer dicken Schneedecke liegt. Herr Verteidiger, wenn Sie auf dem Lokalaugenschein beharren, muss ich den Prozess bis Juni nächsten Jahres vertagen. Der Angeklagte, der bereits seit 2 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, protestiert. Ich will versuchen, mit Hilfe von Fotografien alle Indizien, die gegen mich vorgebracht werden, zu entkräften. Ich will nicht nur, dass Sie mir glauben, dass ich meinen Vater nicht umgebracht habe, sondern ich bin auch bestrebt, alle Möglichkeiten und Vermutungen zu erklären, wie das Unglück geschehen sein kann. Die Leichenöffnung findet in einem neben dem Gasthof Breitlana gelegenen Schuppen statt, der von dem Zimmer, in dem Philipp Halsmann eingesperrt war, einsehbar ist. Dieser weiß jedoch nichts von diesen Vorgängen. Im Obduktionsbericht notieren die Ärzte, dass Halsmann durch zahlreiche wuchtige Hiebe erschlagen worden ist. Mindestens 17, wahrscheinlich aber viel mehr. Die obduzierenden Ärzte gehen davon aus, dass die Tat mit mehr als einem Werkzeug verübt worden ist. Ich beauftragte den Hochgebirgsgendarmen Moser, am Tatort noch einmal nach einem geeigneten Werkzeug, etwa einem Eispickel, zu suchen. Dieser findet zwar keine Waffe, aber immerhin die verschollenen 50 Schilling, die Murdoch Halsmann nach Aussage des Sohnes bei sich getragen hat. Das Geld liegt auf einer Steinplatte mit faustgroßem Stein beschwert. Wie ist das Geld dorthin gekommen? Die Stelle ist sorgfältig abgesucht worden. Dr. Kasperer misst dem Auftauchen der 50 Schilling keine besondere Bedeutung zu. Als ich mich in diesem Zusammenhang mit Herrn Halsmann über die Barschaft unterhielt, die der Vater bei der Tour mitgeführt hatte, erfuhr ich, dass der Tote noch einen größeren Betrag Schweizer Franken gehabt haben müsse. Sie wurden nicht gefunden. Am Gebüsch rings um den Tatort findet man bis in eine Höhe von 60 bis 80 Zentimetern massenhaft Blutspritzer. Der Täter muss wie ein Rasender auf sein Opfer eingeschlagen haben. Philipp Halsmann ist an diesem Tag mit einer hellgrauen Hose bekleidet. Warum versäumt es Untersuchungsrichter Dr. Kasperer, Philipps Hose für eine eingehende Untersuchung zu beschlagnahmen? Den Vater in den Bergen ermordet. Unglück oder Vatermord? Der geheimnisvolle Tod im Zillertal. Absturz oder Mord? Vatermord im Zillertal. Ein Versicherungsbetrug. Erstmals wird ein handfestes Motiv für die Tat genannt. Allem Anschein nach liegt ein Versicherungsbetrug. Der Untersuchungsrichter, so heißt es in einem Bericht, ist der Ansicht, dass es sich um den Versuch eines Versicherungsbetruges handelt und dass der junge Halsmann seinen Vater dessen Leben bei einer ausländischen Gesellschaft hochversichert war, ermordet hat, um sich und seine Mutter in den Besitz der Versicherungssumme zu setzen. Die Feststellung des Untersuchungsrichters, dass die hohe Versicherungssumme nur in der Fantasie der Journalisten existiert, hält die Zeitungen nicht davon ab, unbeirrt an der Version des Vatermordes festzuhalten. Allerdings glaubt man in Tirol nur zu gern an die Schuld Philipp Halsmanns. Der Todessturz eines Touristen auf einem als ungefährlich geltenden Pfad? Eine schlechte Nachricht. Ein unbekannter Mörder, der weiter frei in der herrlichen Bergwelt herumstreift? Eine Katastrophe für den Tiroler Fremdenverkehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war. Ich kann nur aus logischen Schlussfolgerungen heraus eine Darstellung geben, wie ich gehandelt haben muss, als ich meinem Vater zu Hilfe eilte. Mit seinen minutiösen Erklärungen, die er selbstbewusst vorträgt, redet sich Philipp Halsmann selber ins Unglück. Seinen blutenden Kopf muss ich, da ich nicht Linkshänder bin, mit der rechten Hand angehoben und mit der linken Hand gelegt haben. Auf jede Frage antwortet er, wie aus der Pistole geschossen. Die kürzeste Stelle über den Abhang herauf ist die, wo die Blutspur führt. Auf alles weiß er eine Antwort, auch wenn diese noch so unwahrscheinlich und konstruiert klingen mag. Sicherlich bin ich darum, weil ich rasch Hilfe holen wollte, über diese Stelle zum Wege heraufgestiegen. Als ihn der Vorsitzende fragt, wie er sich die Blutspuren am Weg und am Abhang erkläre, beginnt er zu dozieren, als befände er sich in einer Vorlesung und nicht vor Gericht, wo es darum geht, 12 einfache Männer aus dem Volk von seiner Unschuld zu überzeugen. Ich muss also die Blutspur, als ich über den Hang an dieser Stelle heraufkletterte, durch die Griffe meiner blutigen Hände hinterlassen haben. Ich habe zwar in meiner schriftlichen Darstellung des Unfalls behauptet, ich hätte mir die Hände unten am Bach gewaschen. Ich schließe aber heute aus, dass ich mir die Hände wusch, sondern bin jedenfalls mit blutigen Händen. Ich hatte ja den blutüberströmten Kopf meines Vaters gehalten, über den Hang hinaufgestiegen. Einige Geschworene schütteln unwillig den Kopf. Befragt, wie sich Philipp Halsmann den blutigen Stein erklärt, der als Tatwaffe identifiziert wurde, sagt dieser: Vielleicht habe ich mir an dem Stein die blutverschmierten Hände abgewischt. Das klingt ziemlich weit hergeholt. Vor allem aber erklärt es nicht, wie die abgequetschten Haare des Toten auf den Stein gekommen sein sollen. Die Geschworenen halten diese in einem einzigen Wortschwall vorgetragenen Erklärungen für Ausflüchte. Die Stimmung schlägt zunehmend gegen den Angeklagten um. Das müssen Sie doch einsehen. Er wirkt belehrend, hinterlässt einen überheblichen Eindruck. Wenn es Ihnen vielleicht auch schwerfällt. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass die Geschworenen eine Skizze des Tatorts vorliegen haben, in der die Unglücksstelle mit einem Hakenkreuz markiert sein soll. Bezeichnend für das Klima, das in gewissen Kreisen in Innsbruck herrscht. Ich beantrage, den Kopf des Ermordeten als Beweismittel im Gerichtssaal zu zeigen. Die Verteidigung verwahrt sich scharf dagegen. Umsichtigerweise, wie der Leiter des Innsbrucker Instituts für gerichtliche Medizin sagt, haben die beiden Gerichtsmediziner, die die Obduktion vorgenommen hatten, den Kopf des Toten abgetrennt und fachgerecht aufbewahrt. Der Gerichtshof lehnt den Antrag ab. Das hat der Saujud gut gemacht. Sein Klient wäre sonst zusammengebrochen. Richard Pressburger, der berühmte Wiener Strafverteidiger, der aus seiner jüdischen Herkunft kein Geheimnis macht, hat in Innsbruck keinen leichten Stand. Allein die Tatsache, dass er aus Wien kommt, lässt ihm breite Ablehnung entgegenschlagen. Das rote Wien, dieser Vorposten des Bolschewismus. Die Wiener Regierung ist doch eh jüdisch unterwandert. Wie sein Mandant hält auch Pressburger die längste Zeit an der Unfallversion fest. Erst im Schlussplädoyer lässt der Verteidiger die Möglichkeit anklingen, es könnte tatsächlich ein Verbrechen vorliegen. Mörder Halsmann ist abgestürzt. Sein Sohn hat versucht, ihn aus dem Bach zu ziehen und ist dann um Hilfe gelaufen. In der Zwischenzeit könnte ein Landstreicher des Weges gekommen sein, der den Verunglückten entdeckte, berauben wollte und ihn, als er sich wehrte, mit wuchtigen Schlägen mit einem Stein erschlug. Doch diese Wendung kommt zu spät. Ich muss gestehen, mir ist ein solcher Angeklagter, der so gar nichts unternimmt, um die Gunst seiner Richter zu erwerben, noch nicht vorgekommen. Die Geschworenen sind nicht mehr bereit, auf die Argumente des Wiener Anwalts zu hören. Er trat eher auf wie einer, der ein Verhör anstellt. Noch dazu rückt der Beschuldigte kein Haarbreit davon ab, dass der Vater abgestürzt sei. Während des Plädoyers des Staatsanwalts, wenn der Staatsanwalt etwas sagte, was ihm nicht recht schien, war es nicht möglich, den Menschen zurückzuhalten. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass jene Zeugen recht haben, die sagen, das ist der ehrlichste Mensch, der ihnen je vorgekommen ist. Weil dieser Mensch einer Lüge nicht fähig ist. Hätte der Beschuldigte tatsächlich den Mord begangen, dann hätte er sich angesichts seiner Intelligenz, die ihm keiner abspricht, doch ganz anders, viel geschickter verhalten müssen. Er hätte mühelos die Spuren verwischen und den Verdacht von sich ablenken können. Doch er hat nichts dergleichen getan. Wer trotzdem davon überzeugt ist, dass der Angeklagte seinen Vater ermordet hat, der muss ihn für psychisch abnorm halten. Ich bin nicht wahnsinnig. Staatsanwalt Siegfried Hohenleitner repliziert knapp. Ich habe Tag und Nacht darüber nachgedacht, ob sich nicht eine natürliche Erklärung für die belastenden Indizien finden lässt. Ich habe keine gefunden. Der Vorsitzende legt in seinem Resümee noch einmal das Ergebnis der viertägigen Verhandlung dar. Meine Herren Geschworenen, prüfen Sie nun bis zum Rand der Gewissheit, ob das, was der Staatsanwalt gegen den Beschuldigten vorgebracht hat, tatsächlich erwiesen ist. Sonntag, 16. Dezember. In Innsbruck wartet man gespannt auf das Urteil. Journalisten aus dem In- und Ausland sind gekommen, um über den Sensationsprozess zu berichten. Nach nur 25 Minuten kommen die Geschworenen mit dem Ergebnis. Schuldig. 9-3 Stimmen. Es hagelt Pfui-Rufe, Justizverbrechen, Pfiffe gellen. Der Angeklagte ruft immer wieder, dass er unschuldig ist. Im Gerichtssaal kommt es zu tumultartigen Szenen. Ist es dem Staatsanwalt tatsächlich gelungen, alle Zweifel an Philipps Schuld auszuräumen? Vor allem aber, wo ist das Motiv? Der Vorsitzende droht, den Saal räumen zu lassen. Die Protestrufe gehen weiter. Selbst anwesende Universitätsprofessoren äußern lautstark ihren Unmut. Haben nicht alle Zeugen der Verteidigung den lauteren Charakter des Beschuldigten und seine liebevolle Beziehung zum Vater betont? Endlich lässt Gerichtspräsident Larcher den Saal räumen. Bevor der Angeklagte aus dem Saal geführt werden kann, ruft er zur Geschworenenbank hinüber: Das sind die Mörder. Philipp Halsmann wird zu 10 Jahren schweren Kerkers, verschärft durch einen Fasttag im Jahr, verurteilt. Zurück in seiner Zelle schraubt Philipp Halsmann die Klinge eines Bleistiftspitzers ab und versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Ein aufmerksamer Justizbeamter kann verhindern, dass sich Halsmann ernsthaften Schaden zufügen kann. Bei der Strafbemessung wurden das jugendliche Alter, die vollkommene Unbescholtenheit und der gute Leumund als mildernd angenommen. Meine Damen und Herren, ich werde sofort Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil anmelden. Am 17. Dezember gibt Dr. Pressburger eine improvisierte Pressekonferenz. Ich habe während meiner langjährigen Laufbahn noch nie eine so eindrucksvolle Demonstration gegen ein Geschworenenurteil erlebt. Ich habe während des Prozesses wirklich alles getan, um mich auf das Niveau der Geschworenen zu begeben und sie von der Unschuld des Angeklagten zu überzeugen. Leider habe ich sofort gespürt, dass ich tauben Ohren predige. Nicht nur die Geschworenen seien voreingenommen gewesen, sondern auch manche Zeugen, vor allem jene aus dem Zillertal. Glaubwürdige Personen hätten ihm berichtet, die Zeugen aus dem Zillertal hätten auf dem Gang vor dem Verhandlungssaal mehrmals prophezeit, sie würden den Juden schon eintunken. Ich kann nur hoffen, dass es gelingt, eine zweite Verhandlung der in Innsbruck herrschenden Hakenkreuzler-Atmosphäre zu entziehen. Ich selbst sehe mich jedenfalls außerstande, noch einmal in Innsbruck als Verteidiger aufzutreten. Ich danke Ihnen. Innsbruck, den 30. Dezember 1928. Liebe Ruth, ich liebe und bewundere dich. Philipp Halsmann befürchtet, dass seine Freundin Ruth Römer, die ihn vor dem Unglück so gastfreundlich am Bodensee beherbergt hatte, seinetwegen Schwierigkeiten haben könnte. Ich finde es ganz unerhört, dass du gekommen bist, um als Zeugin für mich zu sprechen. Er sorgt sich um seine Mutter und seine Schwester, die in Innsbruck ausharren, um in seiner Nähe zu sein. In der Nähe des Gefangenenhauses des Landgerichtes Innsbruck, in dem Philipp Halsmann seit dem 13. September 1928 sitzt. Und nun drücke ich dir fest die Hand, liebe Ruth. Ich blicke dabei in deine ziemlich hellen Augen und sage dir mit ein klein wenig erstaunter Stimme: Du bist ein ganz wundervoller Mensch, Ruth. Wirklich. Dein Philia. Das Urteil lautet auf eine Kerkerstrafe von 10 Jahren. Es ist also von einer Strenge, die geeignet scheint, ein junges Leben vollständig zu vernichten. Fehlurteil in Innsbruck. Fehlurteil in Innsbruck. Ist es möglich, dass es Philipp Halsmann zum Verhängnis wurde, dass er in Tirol ein Fremder war, ein Nicht-Bodenständiger? Nicht nur in Innsbruck, sondern überall, wo das Rechtsempfinden sich regt. Fragt man sich heute besorgt, ob nicht das Gespenst eines Justizmordes drohend und aufwühlend vor uns auftaucht. Vertrauenskrise des Geschworenengerichts. Der Wahrspruch des Innsbrucker Geschworenengerichts erneuert nachdrücklich die Frage, ob das Ausleseverfahren für die Laienrichter nicht doch endlich die oft verlangte Verbesserung erfahren muss. Die verstärkte Heranziehung der Intelligenz, die Verhütung, dass mangelnde Einsicht Unheil stiftet. Der Fall Halsmann kann über den Augenblick hinaus noch eine besondere Bedeutung erlangen. Antisemitische Atmosphäre im Gerichtssaal. In der Judenpresse geht nach Bekanntwerden des Urteiles ein großes Gejammer los. Wie wir Bauern da von den verschiedenen Judenblättern angerempelt werden, geht über unsere Hutschnur. Man will es nicht wahrhaben, dass es einen jüdischen Vatermörder geben kann. Die Tatsache, dass auf der Geschworenenbank größtenteils Landleute saßen und nach einer lückenlos geschlossenen Indizienbeweisführung ein Jude schuldig gesprochen wurde, genügt dieser Presse, um in gehässigster Weise über uns Tiroler Bauern herzufallen. Wenn man Berichte aus Wiener Schwurgerichten liest, findet man alles erklärt. Denn da ist es geradezu an der Tagesordnung, dass Totschläger und Meuchelmörder freigesprochen werden. In den Portalen der Gerichtssäle warten dann schon die Buchverleger, Zeitungsleute und Filmunternehmer, die dabei noch gute Geschäfte wissen. Wir aber sind stolz darauf, unbeeinflussbare Volksrichter zu besitzen, deren Rechtsempfinden unbestechlich fest ist wie der Granit unserer Berge. Schreiben Sie Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck an das Bundesministerium für Justiz in der Strafsache gegen Philipp Halsmann, 28. Dezember 1928. Die in einigen Presseberichten, insbesondere in auswärtigen Zeitungen aufgestellte Behauptung, dass im Prozess Halsmann das Rassenmoment zu Ungunsten des Angeklagten eine Rolle gespielt habe, ist unrichtig. Punkt. Das Rassenmoment kam nur insofern zum Ausdruck, dass Verwandte, Freunde und Bekannte der Familie Halsmann in erheblicher Zahl der Verhandlung beiwohnten, schon in deren Verlauf für den Angeklagten Stimmung zu machen suchten und nach dem Wahrspruch der Geschworenen in wüster Weise gegen Gericht und Geschworenenbank demonstrierten. Innsbruck, den 11. Januar 1929. Lieber Ruth, gestern war ein glücklicher Tag. Es gab Fleisch. Dann bekam ich 2 Briefe von deiner Schwester und von dir. Warum ich gegen deine Zeugenaussage war: Sieh, du bist noch jung und weißt vielleicht nicht, was der Ruf bei einem Mädchen bedeutet. Philipp Halsmann bekommt in seiner Einzelzelle gar nicht mit, dass er innerhalb weniger Wochen auf gewisse Weise berühmt geworden ist. Es ist ihm verboten, Zeitungsartikel zu erhalten, die seinen eigenen Fall behandeln. Ich habe selten solche Briefe von dir erhalten wie den letzten. Und eigentlich waren meine Briefe nie so, wie ich es vielleicht wollte. Und fast nie habe ich dir sagen können, was ich fühlte, und nie habe ich gewusst, was du fühltest. Aber auch nie hast du es gesagt, oder fast nie. So ist die Geschichte, meine Liebe, zu dir eine sehr traurige Geschichte. Ich weiß nicht mal, ich will nichts beschönigen und ganz offen sein, ich weiß nicht, ob es Liebe war. Ich sende dir alle meine Gedanken, Ruth. Ich umarme dich sehr fest und sehr zärtlich, und ich küsse dich und habe dich sehr lieb. Dein Filia. Die ausufernde Korrespondenz treibt die Beamten im Innsbrucker Gefangenenhaus manchmal schier zur Verzweiflung. Heute habe ich zum letzten Mal meine Mutter und Ljuba gesehen. Morgen fahren sie weg. Sie sind verpflichtet, die ein- und ausgehenden Briefe der Häftlinge zu kontrollieren. Die Schuldfrage im ersten Prozess hat sich vor allem auf die Ergebnisse des Lokalaugenscheins und das ärztliche Gutachten gestützt. Am 12. März wird am obersten Gerichtshof in Wien die von Dr. Pressburger eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde behandelt. Das Gutachten spricht aber keine deutliche Sprache. Zur allgemeinen Überraschung schließt sich der Generalanwalt der Kritik des Verteidigers in wichtigen Punkten an. Die Verletzungen des Toten, so das Gutachten, können nur durch Schläge gegen den Kopf herbeigeführt worden sein. Andererseits sage es aber, dass die tiefe Wunde an der Stirn nicht mit dem gefundenen Stein beigebracht worden sein könne. Hier klafft eine Lücke, weshalb eine Überprüfung des Gutachtens geboten scheint. Weiter wäre es wohl geboten gewesen, auch die von der Verteidigung beantragten Zeugen über das mangelnde Interesse des Angeklagten am Tode des Vaters und über die Krankheitserscheinungen des alten Halsmann zu hören. Die Zurückweisung der anderen angebotenen Zeugen ist nicht am Platz gewesen. Man konnte schließlich nicht voraussehen, ob nicht gerade diese Zeugen Eindruck auf die Geschworenen gemacht hätten. Ich beantrage hiermit, der Beschwerde des Verteidigers stattzugeben, das Urteil aufzuheben und die Sache zur neuerlichen Verhandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Innsbruck, 14. März 1929. Meine Liebe Ruth, gestern erfuhr ich, dass die Sache nach Innsbruck rückverwiesen ist. Thermometer meiner Stimmung hat wieder den Nullpunkt erreicht. Im März 1929 wird Philipp Halsmann zu 14 Tagen Dunkelhaft verurteilt, weil er sich von einem anderen Häftling einen Zeitungsausschnitt, vermutlich seine Revisionsverhandlung betreffend, hat zustecken lassen. Im Keller war es totenstill und absolut nichts zu tun. Ich deklamierte laut und sehr ausdrucksvoll Gedichte. Auch eines meiner eigenen. Auf meinem Bauch wachsen Haare. Wer weiß warum. Ich komme darüber nicht ins Klare. Und weine stumm. Ich wühle in meines Bauches Haare. Tiefen Schmerz. Von dem zu viel des Sonderbaren. Die Seele stirbt und sucht das Wahre. Und leidet stumm. Auf meinem Bauche wachsen Haare. Wer weiß warum? Am 20. März sagt Dr. Franz Pessler unter Hinzuziehung des Anwalts Dr. Paul Mahler die Verteidigung beim nächsten Halsmann-Prozess zu. Mir hat der Frühling einen neuen Verteidiger gebracht. Er ist noch jung, 36 Jahre. Er wird in Innsbruck jetzt wegen des schönen Prozesses beneidet und wegen des unangenehmen Angeklagten bemitleidet. Verteidiger betrachtet es vorläufig als seine vornehmste Pflicht, mich umzubilden, mich sanft wie ein Lamm zu machen. In den nächsten Wochen deckt Dr. Pessler das Landesgericht Innsbruck mit neuen Beweisanträgen ein. Erstens, die Ladung aller Leumundszeugen, die schon für das erste Verfahren genannt waren, damals aber abgelehnt worden sind. Zweitens, die Verlesung der gesamten Korrespondenz zwischen Vater und Sohn. Drittens, die Ladung aller Zeugen, die den Halsmanns auf ihrer Tour im hinteren Zillertal begegnet sind. Zu diesem Zweck sind neue Erhebungen durchzuführen, um vielleicht bisher unbekannte Zeugen auszuforschen. Viertens, Dem Vernehmen nach haben sich in der Zeit um den 10. September in der Nähe der Dominikushütte zahlreiche Arbeiter aufgehalten, die beim Bau einer neuen Hütte und des dorthin führenden Weges beschäftigt waren. Deren Namen sollen ausfindig gemacht werden und Nachforschungen angestellt werden, ob sich einer von ihnen durch die Ausgabe von Schweizer Franken verdächtig gemacht hat. Der neu bestellte Untersuchungsrichter Dr. Georg Bickel gibt widerspruchslos allen Anträgen statt und schickt die Ansuchen umgehend an den Gendarmerieposten Meierhofen weiter. Als ob wir nicht schon genug zu tun hätten. Die Gendarmen in Meierhofen kommen in diesen Wochen kaum mehr aus ihren Uniformen. Des Weiteren beantrage ich ein psychologisches Gutachten. Allerdings fördert die Suche nach Zeugen und Beweisen kaum etwas zutage, was die Situation Halsmanns wesentlich verbessert. Es soll klären, ob der Angeklagte bei seiner Wahrnehmung der tragischen Ereignisse nicht vielleicht einer Sinnestäuschung erlegen ist. Dr. Pessler stützt sich auf die Stellungnahme von Professor Theodor Erismann, der nach dem ersten Urteil festhielt, dass Philipp Halsmann vielleicht eine falsche Erinnerung habe. Die Fachpsychologen wissen hier besser Bescheid. Sie haben die Fehlleistungen geistig Gesunder besonders erforscht. Der Staatsanwalt lehnt die Beiziehung eines Psychologen als Sachverständigen entschieden ab und verlangt stattdessen ein Gutachten der Medizinischen Fakultät Innsbruck. Ein Fakultätsgutachten also, an dem neben dem Psychiater auch der Chirurg, der Orthopäde, der Frauenarzt und der Zahnarzt mitwirken sollen. Halsmann ist aber nicht krank, weshalb Ärzte nicht zuständig sind. Und schon gar nicht die gesamte medizinische Fakultät. Das Gericht schließt sich der Auffassung der Staatsanwaltschaft an und gibt neben dem Fakultätsgutachten, das die Möglichkeit einer Sinnestäuschung untersuchen soll, ein neues gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. Schließlich ist das erste Urteil wegen Mängeln des gerichtsmedizinischen Gutachtens aufgehoben worden. Es bleibt unter den gegebenen Verhältnissen nur die Annahme, dass sich beim Angeklagten gegenüber den Erlebnissen während der kritischen Zeitstrecke ein Verdrängungsmechanismus geltend gemacht hat. Am 5. Juni erfolgt die Verlesung des Fakultätsgutachtens. Erinnerungslücken lassen sich beim Angeklagten nicht nachweisen. Auch den Mitgliedern der Fakultät ist nicht verborgen geblieben, dass der Angeklagte seine Unschuld mit beeindruckender innerlicher Überzeugung und Ehrlichkeit beteuert. Wir wissen aus der Psychologie des Alltags, die gerade in dieser Hinsicht durch die Psychoanalyse Freuds wertvolle Vertiefung erfahren hat, dass ganz allgemein affektiv peinlich betonte Erlebnisse, darunter besonders solche, die dem sittlichen Ideal der Persönlichkeit in Widerspruch stehen, aus der Bewusstseinshelligkeit verdrängt und durch Ersatzprodukte vor dem eigenen Ich und vor anderen gedeckt werden können. Die Verteidigung protestiert heftig gegen das Gutachten, polemisiert gegen einzelne Mitglieder der medizinischen Fakultät und stellt die Objektivität der Fakultät insgesamt in Frage. Meine Herren, dort herrscht starke Verstimmung, weil der oberste Gerichtshof das erste Gutachten von zwei Mitgliedern dieser Fakultät aufgehoben hat. Außerdem hat ein weiteres Mitglied der Fakultät, Professor Eduard Kamper, seines Namens Oberarzt der neurologisch-psychiatrischen Klinik in Innsbruck, schon vor dem ersten Prozess öffentlich geäußert, er halte den Angeklagten für schuldig. Dieser habe vermutlich in einem Dämmerzustand gehandelt und wisse nichts mehr von der Tat. Des Weiteren haben Angehörige der Fakultät, die Verteidiger, mehrfach darauf hingewiesen, Professor Erismann sei doch Jude. Was übrigens nicht der Wahrheit entspricht. Auch über Dr. Franz Pessler werden, noch bevor der zweite Prozess beginnt, in Innsbruck Gerüchte in Umlauf gesetzt, er sei Jude. Pessler versucht erst gar nicht, dem entgegenzutreten. Sie müssen lernen, sich höflich auszudrücken. Vor allem dürfen Sie nie den Titel des Angesprochenen vergessen, Herr Halsmann. Das ist vor einem österreichischen Gericht unverzeihlich. Am Montag, dem 9. September, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Tod Murdoch Halsmanns, beginnt im Landesgericht Innsbruck die zweite Schwurgerichtsverhandlung. Der Andrang ist groß. Neben Schaulustigen sind zahlreiche Journalisten aus Wien und dem Ausland gekommen. Bekennen Sie sich schuldig? Es beginnt die Einvernahme des Angeklagten. Nein, ich bin vollkommen unschuldig. Der Angeklagte erzählt ein zweites Mal von einer glücklichen Kindheit in Riga, von einem herzlichen Familienleben, vom Beruf seines Vaters, von dessen Herzleiden. Wie erklären Sie sich den Vorfall, wegen dem Sie unter Anklage stehen? Ich kann mir nicht erklären, wie das Unglück geschah. Ich weiß nur, dass man mich hier ein Jahr lang zurückgehalten hat, wegen einer Sache, mit der ich gar nichts zu tun gehabt habe. Der erste Untersuchungsrichter hat nur solche Sachen zusammengetragen, die mir schaden konnten. Aber nichts, was für mich hätte sprechen können. Ich beantrage die Einvernahme des Untersuchungsrichters Dr. Kasperer. Warum hat sich der Untersuchungsrichter ausschließlich auf Halsmann konzentriert und ist keinen anderen Spuren nachgegangen? Der Untersuchungsrichter Kasperer hat von der Unfallstelle eine Skizze angefertigt und jene Stelle, an welcher der mit Blut befleckte Stein gefunden worden war, mit einer 9 und einem Kreis bezeichnet. Ich richte an den Hohen Gerichtshof die Frage, wieso es gekommen ist, dass bei der Vervielfältigung dieser Skizze ein Hakenkreuz daraus wurde. Was hat das mit dem gegenwärtigen Verfahren zu tun? Der Verteidiger will vom Angeklagten in Bezug auf das psychiatrische Gutachten, in dem es heißt, eine krankhafte Veränderung seiner Organe sei nicht festgestellt worden, wissen, ob seine inneren Organe überhaupt untersucht worden seien. Nein, das sind sie nicht. Ich danke schön. Wichtigtuer, Schwätzer, Querulanten und Narren werden vom Halsmann-Prozess angezogen wie die Motten vom Licht. Die Verteidigung hat eine Belohnung von 10.000 Schilling für zweckdienliche Angaben ausgeschrieben, die zur Festnahme des wahren Täters führen. Neue Hinweise ergeben sich keine. Am Tage nach dem Ereignis waren Sie doch dabei, als die Gendarmerie das Geld beim Toten sicherstellte. Als wichtige Zeugen werden die Tourengeher Karl Nettermann und Max Schneider vernommen. Wo hatte der Tote das Geld? Es gelingt der Verteidigung, den Leipziger Max Schneider aus dem Konzept zu bringen. In einem Beutel, den er auf der Brust trug. Jetzt sehen auch die Geschworenen eine positive Wahrnehmungstäuschung. Vater Halsmann trug sein Geld in einer am Hosenbund eingenähten Tasche. Jeder Mensch kann natürlich einer Wahrnehmungstäuschung unterliegen. Nur dem Angeklagten wird das nicht zugebilligt. Ernst und gereizt wird die Stimmung beim Verhör der Gendarmen. Rayon-Inspektor Moser hat in einem Bericht geschrieben, der Angeklagte sei während der Obduktion seines Vaters, die in einem Schuppen unter dem Fenster seines Zimmers durchgeführt wurde, auffallend teilnahmslos gewesen. Inspektor Moser, konnte Herr Halsmann denn überhaupt sehen, dass sein Vater obduziert wurde? Von seinem Fenster aus hätte er sehen können. Einspruch. Ich muss hier namens Halsmann erklären, dass er nicht die geringste Ahnung davon hatte, dass sein Vater unter seinem Fenster obduziert wurde. Kann das stimmen, Inspektor Moser? Das kann schon stimmen. Das ist doch reine Stimmungsmache gegen den Angeklagten, dass man über sein Verhalten während der Obduktion berichtet, wenn er gar nichts davon wusste. Als nächster wird Mosers Kollege August Feistmantel befragt. Ist der Tatort vor dem Eintreffen der Gerichtskommission nach weiteren Spuren oder einem Werkzeug abgesucht worden? Nein, das ist nicht geschehen. In Ihrer Meldung steht das aber drinnen. Dann ist entweder Ihre Meldung falsch oder Ihre Aussage. Ich habe keinen Auftrag gehabt, das Gelände zu durchsuchen. Ist Halsmann auf Blutspuren untersucht worden? Ich weiß nicht, ob es geschehen ist. Ich hab's jedenfalls nicht gemacht. Rayon-Inspektor August Feistmantel hinkt sichtbar. Auf Befragen gibt er an, er sei bei der Arbeit am Tatort gestürzt und habe sich am Knie verletzt, worunter er heute noch leide. Ein alpinistisch geübter Gendarm konnte dort also stürzen. Ein herzkranker Tourist aus dem Flachland nicht. Doch auch die Verteidigung ist längst davon überzeugt, dass Murdoch Halsmann einem Mord zum Opfer gefallen ist. Die Staatsanwaltschaft beantragt einen neuerlichen Lokalaugenschein, damit sich die Geschworenen ein Bild machen können. Das Gericht ordnet an, dass zuvor eine Lichtbilddemonstration für die Geschworenen stattfindet, damit diese einen Eindruck bekommen, wie der Unglücksort zur Zeit der Tat ausgesehen hat. Dann wird der Angeklagte aus dem Saal geführt, Bilder vom abgetrennten Kopf der Leiche werden gezeigt. Im Gegensatz zur gereizten Stimmung im Gerichtssaal ist die Atmosphäre beim Lokalaugenschein entspannt und heiter. Der Wirt der Dominikushütte, Josef Eder, hat ein provisorisches Buffet aufgebaut, bei dem sich die Teilnehmer des Lokalaugenscheins mit heißen Würsteln, Bier und Schnaps laben. Das Buffet findet regen Zuspruch. Verschiedene Messungen und Laufversuche werden unternommen. Man findet in rund 180 Schritt Entfernung eine weitere Stelle, von der aus man zwar die Absturzstelle sehen kann, aber nicht den darunter liegenden Hang, so wie es Halsmanns Darstellung entspricht. Der Angeklagte benötigt einmal 25 und dann 29 Sekunden, um diese Strecke im Laufschritt zurückzulegen. Der Angeklagte ist von uns auf Blutspuren untersucht worden, ja. Die Verteidigung kann in den Tagen nach dem Lokalaugenschein einige Erfolge verbuchen. Am Körper des Angeklagten war kein Blut, sagt Johann Weiler aus, der den Beschuldigten am 10. September 1928 im Gasthof Breitlaner bewacht hatte. An der Hose und an der übrigen Kleidung haben wir auch kein Blut festgestellt. Ein wichtiger Zeuge ist ein Innsbrucker Augenarzt, der festgestellt hat, dass der Angeklagte hochgradig kurzsichtig ist. Die Brille, die Halsmann getragen hat, weist 3,5 Dioptrien auf. Dabei benötigt er 8. Das bedeutet, dass Halsmann nicht einmal auf kürzere Entfernung ihm gut bekannte Personen verlässlich erkennen konnte. Am 20. September soll das Fakultätsgutachten verlesen werden. Ich protestiere. Das Gutachten ist nicht rechtmäßig zustande gekommen. Entgegen den gesetzlichen Bestimmungen haben an den Beratungen und Beschlussfassungen nicht nur das Professorenkollegium der medizinischen Fakultät, sondern auch Dozenten und Assistenten teilgenommen. Der Gerichtshof weist die Kritik zurück, will aber der Fakultät Gelegenheit geben, zu den Neuerungen, die der bisherige Prozessverlauf gebracht hat, Stellung zu beziehen. Besonders wichtig erscheint in diesem Zusammenhang das Gutachten über die Kurzsichtigkeit des Angeklagten. Die Hauptverhandlung wird auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Halsmann-Prozess zeigt allen, die sehen wollen, den ungeheuren Einfluss und Zusammenhalt des Judentums. In der Nacht zum 9. Oktober werden in ganz Innsbruck rote Plakate geklebt. Der Jude ist der Herr des deutschen Volkes. Über dieses Thema spricht Ernst Grimm am Samstag, den 12. Oktober im kleinen Stadtsaale. Ernst Grimm, Abgeordneter der Bayerischen Nationalsozialisten, wird öfter als Referent nach Innsbruck geholt, da die Tiroler Hitler-Anhänger noch immer ein kleiner Haufen sind. Antisemiten kommt und hilft uns im Kampfe gegen die jüdischen Bedrücker für ein freies deutsches Volk. Juden ist der Eintritt verboten. Die angekündigte Versammlung wird jedoch von der Landesregierung untersagt, da sich die Veranstalter auf das schwebende Verfahren gegen Philipp Halsmann berufen. Herr Vorsitzender. Ist es rechtmäßig, eine Schwurgerichtsverhandlung so lange zu unterbrechen? 17. Oktober. Nicht ganz einen Monat nach dem Abbruch wird der Prozess fortgesetzt. Kann man nach so langer Zeit erwarten, dass die Geschworenen zweifelsfrei unterscheiden können, was das Beweisverfahren ergeben hat und was sie in den Tagen seit der Unterbrechung über den Prozess gehört oder gelesen haben? Der Ton der Verhandlung ist von Anfang an aggressiv. Man diskutiert, wie viel Zeit ein unbekannter Täter gehabt hätte, sich an Murdoch Halsmann anzuschleichen, während der sein Wasser abschlug. Männer über 45 brauchen für die Harnentleerung 1 bis 2 Minuten. Unserer Meinung nach ist bei einem 50-Jährigen 1 Minute schon reichlich lang. Am Nachmittag kommt abermals ein Sachverständiger zu Wort, der Rektor der Universität Innsbruck, Magnifizenz Professor Seefelder, Facharzt für Augenheilkunde. Halsmanns Sehschärfe ist mit 1,5 zu bemessen, was allerdings nicht heißt, dass sie zur Hälfte herabgesetzt ist. Es handelt sich hierbei um eine Fachbezeichnung. Das Gutachten bedeutet einen Rückschlag. Zur Verdeutlichung. Für die Assentierung zur alten österreichischen Armee haben Männer mit einer Sehschärfe 1,5 als volltauglich gegolten. Und noch eine weitere Niederlage muss die Verteidigung einstecken. Der psychologische Sachverständige sitzt nach Fortsetzung des Verfahrens nicht mehr im Schwurgerichtssaal. Der Gerichtshof hatte den deutschen Experten ersucht, an der Verhandlung teilzunehmen, sich jedoch seine Befragung vorbehalten. Er wurde bis zum Abbruch der Verhandlung nicht aufgerufen, zur Fortsetzung hat man ihn nicht mehr eingeladen. Trotzdem hat der namhafte Bonner Psychologe ein Gutachten verfasst und dieses dem Gerichtshof übermittelt. Hierbei handelt es sich um eine private, vom Gericht nicht verlangte Meinungsäußerung, die somit nicht zum Akt genommen werden kann. Der Protest der Verteidigung wird abgewiesen. Die Gutachter stimmen mit der Verteidigung überein, dass sich Halsmanns Angaben auf Konstruktionen stützen. Die Verlesung des Fakultätsgutachtens ist ein vernichtender Schlag für den Angeklagten. Es sind dies aber keine Konstruktionen, die eine Erinnerungslücke überbrücken, sondern solche, die sich dialektisch gewandt und elastisch der jeweiligen Prozesslage anpassen. Die Geschworenen nicken zustimmend. Herr Vorsitzender, wir wollen uns schlüssig werden, ob wir die Verhandlung nicht kollektiv zurücklegen soll. Im Saal bricht Unruhe aus. Wenn die Verteidigung jetzt zurücktritt, ist der Prozess im letzten Moment geplatzt. Ita Halsmann fleht die Verteidiger an, das Mandat nicht niederzulegen. Anschließend stellt die Verteidigung eine Reihe neuer Beweisanträge, die samt und sonders abgelehnt werden. Alles, was für den Angeklagten günstig ist, wird nicht zugelassen. Die Bemerkung bringt der Verteidigung eine Verwarnung ein. Dann erklärt der Vorsitzende eilig das Beweisverfahren für beendet. Allein die Tatsache, dass der Sohn den schwer verletzten Vater im Wasser liegen ließ, würde ausreichen, um eine Tötungsabsicht zu beweisen. Samstag, 19. Oktober. Ein schöner, beinahe wolkenloser Tag. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr mit dem Plädoyer des Staatsanwaltes. Die Ärzte schließen die Möglichkeit aus, dass der Angeklagte einen lange vorbedachten Mord hätte verüben können. Dr. Pessler erhebt gegen den späten Verhandlungsbeginn Einspruch. Wohl aber geben Sie die Möglichkeit zu, dass er im Affekt handelte. Er käme mit seinem Plädoyer voraussichtlich gerade zur Mittagszeit dran. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Wir alle, die wir lange Bergtouren gemacht haben, wissen, Ermüdung führt zu besonderer Reizbarkeit. Der Vorsitzende weist den Einwand zurück. Und nun, meine Herren Geschworenen, lege ich das Schicksal der Anklage in Ihre Hände. Gebrauchen Sie es weise. Beweisen Sie der Welt, dass es hier in Tirol noch Volksrichter gibt, die unbeugsam den Weg der Pflicht und des Rechts zu gehen wissen. Es kommt so, wie es Pessler befürchtet hat. Der Verteidiger kann erst gegen 12 Uhr mit seinem Plädoyer beginnen. Es gibt keinen Schatten eines Motivs. Die Geschworenen sind sichtbar müde und unaufmerksam. Was geschah mit der Barschaft des alten Halsmann? Wie ist es zu erklären, dass die Schweizer Franken verschwunden sind, die das Opfer bei sich trug? Und warum sind die 50 Schilling, die es in der Brieftasche trug, erst 19 Tage nach dem Mord aufgetaucht? Wer hat dieses Geld am Tatort deponiert? Alles ungelöste Fragen, die auf einen Dritten als Täter hindeuten. Auch Pessler schließt mit einem Aufruf an die Geschworenen. Was ich von Ihnen will, ist nur Recht und Gesetz, dass Sie entscheiden, wie es Ihnen Ihr Eid vorschreibt, wie Sie es vor Ihrem Schöpfer verantworten werden können. Entscheiden Sie nun, ob Sie einen Unschuldigen freisprechen oder verurteilen wollen. Sie entscheiden. Nach zweistündiger Unterbrechung hält der Vorsitzende Dr. Ziegler ein Resümee. Bei der Rechtsbelehrung versäumt er die Geschworenen daran zu erinnern, dass sie den Angeklagten freisprechen müssen, wenn sie Zweifel an seiner Schuld hegen. Ein folgenschwerer Fehler. Die Hauptfrage auf Mord wird mit 7 Stimmen bejaht und 5 Stimmen verneint. Die Eventualfrage auf Totschlag wird mit 8 Stimmen bejaht und 4 Stimmen verneint. Also Totschlag. Der Angeklagte wird in den Saal geführt. Er schaut zu Pessler hin. Ich möchte das gar nicht anhören. Der Gesichtsausdruck des Anwalts sagt alles. Ich bin unschuldig. Ich kann in diesem Land nicht zu meinem Recht kommen. Ich bin unschuldig. Halsmann wird aus dem Saal geführt. Liebe Ruth, meine Stimmung kann ich dir nicht schildern. Philipp Halsmann wird zu 4 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Alle Worte wie Empörung und so weiter klingen sehr schön, aber auch sehr hohl. Die Untersuchungshaft wird in die Strafe eingerechnet. Das ist eine merkwürdige Sache mit der Hoffnung. Ich glaube wirklich, dass man sie nicht verlieren kann. Ich glaube nicht, dass der oberste Gerichtshof das Urteil bestätigen wird. Der größte mir feindliche Faktor ist die unglaubliche Kleinheit der Strafe. Ich bin jetzt ein verbohrter, monomanischer Fanatiker. Und ich sage dir, Ruth, dass ich so lange ein verbohrter Maniak bleiben werde, bis ich ganz und gar rehabilitiert bin. Ob es Jahre dauert oder Jahrzehnte, es ist mir gleich. Offener Brief an den Präsidenten der Republik. Wer den Vater erschlägt, der hat ihn ermordet in jedem Fall. Wir wollen ihn nicht nach 4 Jahren wieder in unsere Gemeinschaft aufnehmen. So liegen aber in Wirklichkeit die Dinge nicht, Herr Präsident. Philipp Halsmann ist unschuldig. Am 27. Oktober erscheint die neue Freie Presse mit einem Aufmacher des bekannten Schriftstellers Jakob Wassermann. Herr Präsident, ich rufe Sie nicht um Gnade für den Verurteilten an. Es handelt sich nicht um Gnade, Sie wissen es selbst. Wassermann nennt das Urteil von Innsbruck völlig unbegreiflich. Wenn Halsmann schuldig sei, dann seien 4 Jahre Kerker lächerlich wenig. Zum Falle Halsmann erlaube ich mir festzustellen. Wichtige Schützenhilfe erhalten Halsmanns Anwälte vom Doyen der österreichischen Strafrechtslehre, Karl Stoß, der eine ebenso kurze wie inhaltsschwere Erklärung an die neue Freie Presse schickt. Erstens, aus dem Obduktionsbefund und den gerichtsärztlichen Gutachten ergibt sich, dass ein unbekannter Täter dem Mörder Halsmann von hinten mit einem Stein den Schädel eingeschlagen hat. Zweitens, der Täter hatte die Absicht, Halsmann zu töten. Es war Mord. Drittens, die Geschworenen haben Philipp Halsmann von der Anklage auf Mord freigesprochen. Viertens. Die Geschworenen haben ihn jedoch des Totschlags schuldig erklärt. Fünftens. Nach österreichischem Strafgesetz begeht Totschlag, wer einen Menschen nicht in der Absicht, ihn zu töten, aber in feindlicher Absicht tötet. Sechstens. Da der gesetzliche Tatbestand des Totschlags die Absicht des Täters, einen Menschen zu töten, ausschließt, der Täter aber den Halsmann nach dem festgestellten Sachverhalt absichtlich getötet hat, so ist Totschlag begreiflich ausgeschlossen. Siebentens. Es war ein prozessualer Fehler, die Frage auf Totschlag zu stellen, da sie mit dem festgestellten Sachverhalt unvereinbar ist. Am 21. Jänner beginnt vor dem Obersten Gerichtshof in Wien die Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerde. Eine Überraschung liefert Dr. Mahler, einer der Anwälte Philipp Halsmanns, mit seiner Replik auf die Ausführungen des Generalanwalts. Mahler weicht radikal von der bisherigen Verteidigungslinie ab und trägt wieder eine Unfallversion vor. Dass die beiden Vertreter der Verteidigung einander widersprechende Darstellungen vorbringen, trägt nicht dazu bei, den Obersten Gerichtshof von der Triftigkeit ihres Anliegens zu überzeugen. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird prompt verworfen. Innsbruck, den 28. Januar 1930. Meine sehr liebe Ruth, in einer Stunde fahre ich in die Strafanstalt. Ein Sträfling, und das bin ich ja jetzt, darf in 2 Wochen einen Brief schreiben. Darum schreibe ich dir in großer Eile vor meiner Abfahrt. Man wird mir den Kopf kahl scheren. Man wird mich in Sträflingskleider stecken. Früher war am Fuß eines Sträflings eine Kugel angekettet, die ihn an Bewegung hinderte. Ich möchte nicht, liebe Ruth, dass dich der Gedanke an mich ähnlich behindert. Die Halsmann-Gemeinde, wie der Innsbrucker Staatsanwalt Siegfried Hohenleitner die Freunde des Studenten einmal genannt hatte, lässt keine Gelegenheit verstreichen, prominente Fürsprecher zu gewinnen. In kurzer Zeit werden 20.000 Unterschriften gesammelt. Auf Dr. Franz Pesslers Anregung richten 10 der 12 Geschworenen, die Halsmann im zweiten Prozess schuldig gesprochen haben, ein Gnadengesuch an den Bundespräsidenten. In der Präsidentschaftskanzlei am Wiener Ballhausplatz gehen zahlreiche Gnadengesuche aus dem In- und Ausland ein. Heute wurde Philipp Halsmann von Bundespräsident Niklas begnadigt. Die Begnadigung fand im Rahmen eines periodischen Antrages statt, der 129 Personen umfasste. Ein administrativer Routineakt am 30. September 1930. Weil 2 Monate Einzelhaft für 3 Monate gerechnet werden, hat Halsmann die vorgeschriebene Hälfte seiner Strafe von 2 Jahren tatsächlich verbüßt. Philipp Halsmanns Mutter und Schwester glauben, sie könnten ihn gleich nach Wien mitnehmen. Herr Halsmann ist aus ganz Österreich ausgewiesen und binnen 24 Stunden an eine der Grenzen des Landes zu stellen. An welche, das kann er sich aussuchen. Am Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann von Martin Pollack. Nach seiner Freilassung verbringt Halsmann einige Zeit in Meran. Von Meran reist er nach Paris.